Thank you.

ich würde sie wollen ticken an diesen heißen Busen drücken. Und ewig wäre sie dann mein, und ewig wäre sie dann mein, und ewig wäre sie dann mein, ewig wäre sie dann mein. Schuldlos, weise, fromm. Ein Jüngling so wie du, vermag am besten, ist tiefe weite Mutter Herz zu trösten. seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Die Königin begnadigt dich, erlöst euch von der mich. Laulet Papageno wieder. Ja, Blaumel, gib mir nur nicht wieder. Ich lüge nimmer mehr, nein, nein. Die Schloss soll deine Warnung sein. Die Schloss soll meine Warnung sein. Soll deine Warnung, soll meine Warnung sein. Die Himmel doch, die Himmel alle, ein solches Schloss, woher? Setzte mich den Hunden für. Ich hielt der Prinz so lieber ein, der Prinz sollst du sein Diener sein. Dass doch der Prinz von Teufel wehr, mein Leben ist dir lieb. Am Ende schleicht meiner Ehre er von mir wie ein Dieb. Hier nimmt dies klein und es ist heut. Ei, ei, was mag darinnen sein? Darin hörst du Glöckchen tönen. Werd ich sie auch wohl spielen können? Oh, ganz gewiss, ja, ja, gewiss. Zipperflöckchen, Zipperflöckchen, sing zu einem Schluss von Reden. Leben und wir wollen hin, leben und oh, wie wir sind. Leben und oh, wie wir sind. Doch schöne Damen, sage da, wie man die Burg wohl finden kann. Wie man die Burg wohl finden kann, wie man die Burg wohl finden kann. Schweben unser Bund.